Die Haare gekämmt im Mickey Mouse Hemd, so stehst du hier vor meiner Tür. In deinen kleinen Händen hältst du Blumen für mich im Geschenkpapier. Wir gehen in den Zoo, Delfinen-Show, zwei Tickets hier für dich und mich. Du streichelst die Delfine und ich steh neben dir und beobachte dich. Du hast ihre Augen, du hast ihren Mund, du lachst so wie sie, doch das bringt mich fast um. Und wenn du mich fragst, sag, vermisst du uns nicht, verberg ich für dir mein Gesicht. Du hast ihre Augen und schaust mich so an, dass ich meine Tränen kaum aufhalten kann. Ich hab das Gefühl, so als sähe sie mich dann mit deinen Augen an. Die Show ist nun aus, ich bring dich nach Haus, sie wartet schon bestimmt auf dich. Du brauchst jetzt nicht zu weinen, denn du weißt in die Jahre, die weinen nicht. Ich ruf dich auch an, so schnell wie ich kann, nur weiß ich nicht, ob sie das mag. Ich liebe sie noch immer, drum bestell ihr von mir, du, ich hätte gesagt. Du hast ihre Augen, du hast ihren Mund, du lachst so wie sie, doch das bringt mich fast um. Und wenn du mich fragst, sag, vermisst du uns nicht, verberg ich für dir mein Gesicht. Du hast ihre Augen und schaust mich so an, dass ich meine Tränen kaum aufhalten kann. Ich hab das Gefühl, so als sähe sie mich dann mit deinen Augen an. Du hast ihre Augen, du hast ihren Mund,